Hamburg fuhr fort. HB Oppenheimer 4 Millionen Mark, JE Oppenheimer 3 Millionen, Gebrüder Jaffre 2 Millionen, Pintus 2 Millionen, Nathan und Sohn 2 Millionen, Behrens und Söhne 1,5 Millionen, Ferdinand Jakobson 1,25 Millionen, Samuel Levy und Söhne 1,5 Millionen, L.R. Veit und Co. 1 Million, A. Alexander 1 Million, Lieber und Königswarter 1 Million, M.M. Warburg 1 Million, H. Jonas und Co. 1 Million, Julius Leser 1 Million, Martin N. Frenkel 1 Million, Mendelssohn Bartholdy 3 Millionen, Amsel Jakob Reh 1 Million, Hesse Neumann 1 Million, W.S. Warburg 2 Millionen. Insgesamt sind es 40 Millionen Mark, die kleineren Häuser inbegriffen, das heißt 75 Millionen Franken. Der Reichtum der Goyim ist jedoch noch viel größer. Es kam Frankfurt an die Reihe. F.S. Goldschmidt 7 Millionen Gulden, Markus Königswarter 2 Millionen, Jakob H.S. Stern 2 Millionen, Gebrüder Sulzbach 2 Millionen, Lazarus Speyer Ellison 1,5 Millionen, Eduard Moses Kann und Co. 1 Million. Nimmt man die kleineren Häuser und die Lotterieagenturen mit hinzu, sind es 3 Millionen. Dazu die Vereinigten Häuser der Rothschilds in Paris, Frankfurt und Wien mit 100 Millionen, erreichen wir den Betrag von 125 Millionen Gulden, das sind 260 Millionen Franken. Es sprach der Vertreter aus Petersburg. E.N. Günzburg mit 2 Millionen Rubel. Es folgten Rom und Neapel, 20 Millionen Lire. Amsterdam machte den Schluss. Holländer und Leven, Lippmann, Rosenthal und Sohn, Becher und Fold, Wertheim und Gomperz, insgesamt etwa 40 Millionen Gulden. Es ist also so, dass unser Volk die großen Kapitalisten Israels im Europa des Jahres 1851 über ein Vermögen von mehr als 2 Milliarden Franken verfügen. Ihr wisst, dass die Arbeit der Sklave der Spekulation und der Intelligenz ist. Wir besitzen die Zähigkeit der Schlange, das Auge des Falken, das Gedächtnis des Hundes, die Gemeinschaft der Biber. Unsere Häupter haben sich über die Nationen erhoben und wir werden sie in Zukunft versklaven. Es gibt viele, die sich taufen lassen, doch das Wasser schwächt nicht den Geist, sondern das Fleisch. Diese Abtrünnigen gehören weiterhin zu uns und wir beten für sie am Tage der Sühne. Es ist nicht der Jude, der sich in einen Christen verwandelt, sondern der Christ wird über Generationen zum Juden dank der Vermischung seines Blutes. Die Getauften sind die Leiter, auf welcher wir nach oben gelangen, die Wege, die unserem Volk verschlossen waren. Jeder Vermischte bleibt uns treu und nicht denen, die nicht seines Fleisches und Geistes sind, trotz der Taufe, vorausgesetzt, dass Israel sie nicht wie Aussätzige verstößt, etwas, das wir nicht tun. Brüder, fuhr Levi fort, es ist Zeit, dass wir hier die Wege zeichnen, gemäß der Führung unserer Weisen und der gewonnenen Erfahrung in diesen verflossenen 100 Jahren, um die nächsten 100 Jahre immer in Richtung des Endzieles zu streiten. Wir, die Weisen, sind das Hirn, das der blinden Masse der Herde der Goyims befiehlt. Wir sind die unempfindlichen Architekten, die die Bausteine für den Turm setzen, der den Himmel erreichen wird. Es spreche also Shebet Ruben, um uns darüber zu unterrichten, wie Israel die Herrschaft über alle Völker der Erde erreichen wird. Und der Weise des Stammes Ruben fing an zu sprechen. Alle regierenden Häuser und die Länder Europas sind voller Schulden. Das bewegliche Kapital wird in unseren Händen sein. Wir werden das Vermögen der Staaten überwachen. Wir müssen den Regierenden das Schuldenmachen erleichtern, sodass wir sie immer mehr kontrollieren können. Unser Kapital wird dann gegenüber den Staaten um Garantien nachsuchen bei den öffentlichen Einrichtungen, den Eisenbahnen, den Steuerbehörden, Bergwerken, dem staatlichen Eigentum. Der Papiermarkt ist eine glückliche Erfindung, die ganz in unseren Händen liegt. Shebet Simeon ergriff das Wort. Auch das Grundeigentum muss in die Hände Israels übergehen. Das wird nicht schwierig sein, wenn es uns gelingt, das bewegliche Kapital zu kontrollieren. Es muss daher das wichtigste Streben Israels sein, die jetzigen Besitzer der Ländereien zu vertreiben. Gefährlich ist für uns vor allem das Eigentum der Großgrundbesitzer. Deswegen müssen wir es den jungen Edelleuten leicht machen, Schulden in den Städten einzugehen. Auf diese Weise und aus Angst vor einem Skandal wird der Adel durch uns ruiniert. Das Immobilieneigentum muss auch geändert werden, indem man daraus eine Handelsware macht. Je mehr wir es erreichen, aus den größeren, kleinere Grundstücke und Parzellen zu machen, umso leichter und billiger werden sie uns zufallen. Wir haben mit dem Erwerb des Immobilieneigentums begonnen. In Paris und Wien befindet sich der größte Teil aller Häuser in unserem Besitz. Shebet Simeon schwieg und es begann Shebet Judah. Die Handwerkerklasse ist die Stärke des Mittelstandes, wie das Landeigentum die Stärke des Adels ist, und diese erschweren Israel den Weg. Der Handwerker muss vernichtet werden. Ich habe 10 Jahre in der Umgebung der Stadt Lugano gelebt, diese schöne kleine Stadt im Tessin mit langobardischen und keltischen Vorfahren wurde in seiner überlieferten Handwerkerklasse durch die großen Kaufhäuser zerstört, wie das Innovationen, die alle in jüdischer Hand sind. Der Handwerker darf nichts anderes sein als ein Arbeiter, fuhr Shebet Judah fort. Wir werden ihn dazu bringen, durch die bedingungslose Freiheit der Berufe. Ein jeder kann es werden. Der Großfabrikant wird den Handwerkermeister ersetzen, das Kapital ersetzt die Geschicklichkeit. Mit der Umbildung des Handwerkers in einen Industriearbeiter werden wir die Massen für politische Ziele beherrschen können. Wer diesem System widersteht, muss durch den Wettbewerb vernichtet werden. Die Masse des Volkes wird auf unserer Seite sein in diesem Kampf gegen den Handwerker, weil sie Ware zu niedrigsten Preisen erstehen kann.